Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. So, ja. Der Biografie mit und von Wizard of Avignon. Hallo ihr Lieben und hallo ihr lieben Leute da draußen. Ich liebe es, mich zu wiederholen. Naja, herzlich willkommen zum Samstag und zu einer neuen Ausgabe des fauvistischen Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Bürokratie. Und es ist wirklich eine Folge nach der anderen. Ich weiß nicht, was mit mir gerade passiert, aber auf jeden Fall das Album, das ihr euch kaufen solltet, das heißt Castafiore Bazooka. Die Band gibt's nicht mehr, die haben gerade mein Album rausgebracht und zwar ich habe es im Hintergrund laufen, vielleicht hört ihr es. Es ging um eine Professorin des Musikunterrichts an irgendeiner begabten Schule, Hochschule oder was weiß ich wo. Und die dachte sich, naja, machen wir mal einen Versuch und starten eine Band, denn wir singen alle super geil. Und da gibt es mehrere Frauen, also auf jeden Fall mehr als vier, die ohne wirklich viel Instrumente sangen und einen super Erfolg hatten. Später gingen die auseinander, denn die meisten Leute würden irgendwie, keine Ahnung, die eine wollte irgendwas studieren, ging weg und so. Und die Gruppe, also aus Castafiore Bazooka, wurde einfach nur Castafiore, also ohne Bazooka. Und das ist eine neue Band, die es jetzt gibt und die machen auch Musik. Und zwar haben die jetzt Jazzmusiker mit Instrumenten, die sie begleiten. Vorher hatten die auch Instrumente, aber nicht so viele. Und die Musik war hintergrundig, denn es gab wirklich, keine Ahnung, so sechs Leute, die sangen. Und es waren alles Mädels mit wirklich geilen Stimmen. Und würde ich so singen können wie die, dann würde ich diesen Podcast singen und nicht reden, denn was ich immer schon sein wollte, außer ein Pilot, und zwar nicht diese Jetlinie, sondern Kampfpilot, ging aber nicht wegen meiner Augen, ich habe mich sogar testen lassen, und Archäolog, das ging auch nicht, denn das gibt es nicht in Bosnien, ich wurde Restaurator, nahe dran, aber auf jeden Fall mein dritter Wunsch, oder sagen wir mal vor den zwei, mein erster Wunsch war Sänger, das geht aber leider nicht, denn ich singe wie ein Frosch, der gerade von einem Auto zerquetscht wird, und glaubt mir, ihr wollt das nicht hören. Auf jeden Fall, La Gruppe, also jetzt mal auf Französisch zu sagen, denn es ist eine französische Band, Castafiore Bazooka, die klingen dann so. So, ich muss noch mal kurz was dazu sagen, und zwar, ihr glaubt nicht, wie viel Musik ich am Tag höre, denn wie gesagt, ich bin Restaurator, mein Beruf besteht darin, dass ich mich nicht wirklich bewege und Musik höre, und da habe ich mir mittlerweile sowas von einer Musik-Collection angeschafft, dass es einfach nur aus allen Nähten und Ecken platzt und so. Denn ich habe sau viel Musik und ich kenne sau, sau viele Gruppen. Und wenn ich irgendwann mal keine Lust habe, mehr Restaurator zu sein, dann werde ich einfach irgendwie, keine Ahnung, also nicht ein Experte für Musik, aber irgendwas mit Musik oder so, denke ich mal. Also, das, was ich gerade versuche, im Internet herauszufinden, ist ein Lied von Castafiore, also nicht Bazooka, nur Castafiore. Das ist aber viel schwieriger, als ich dachte. denn keine Ahnung wieso, aber da gibt's so viele Begriffe und anscheinend ist Castafiore irgendwie herausgegriffen aus irgendwas, das wirklich ein Kult ist oder so. Und das finde ich gar nicht mal so gut. Also verbleibe ich mit einem Tschüss und mit einem Servus. Und falls ich noch Castafiore finde, dann packe ich das auf diesen Podcast drauf. Ansonsten sucht selber. Das war's von mir, euer Ruben Vagabund. So, hab doch was gefunden. Also viel Spaß bei Castafiore Bazooka, der Band, die es nicht mehr gibt. Das Lied heißt übrigens, das gehört mir. Salaud, menteur, voleur, je vais te tuer. Au! Ça c'est à moi, c'est le mien, c'est pas le tien.